WDR 5. Neugier genügt. Interessant, das mal zu sehen, mitzumachen. Man kommt ganz schnell rein. Ich habe das noch nie gemacht. Ich hatte keine Ahnung von den Timeschritten und trotzdem hatte ich das Gefühl, jeder nimmt einen hier mit offenen Armen auf. Auch die Leute, die das schon seit Jahren machen, die sagen einfach, komm, ich zeig dir das und das lernt man auch wirklich schnell. Ich bin ganz spontan hier mitgekommen mit meinen Freundinnen und würde ich jederzeit wieder machen. Ich habe unglaublich viel Spaß. Ja, ist einfach eine total schöne Atmosphäre und sehr angenehm, so mit Menschen kennenzulernen. Die 25-jährige Lena Strehl aus Hagen gehört zu den jungen Leuten, die den Balfolk erst vor einigen Monaten für sich entdeckt haben. Bis dahin hatte die Englisch- und Wirtschaftsstudentin keinerlei Berührungspunkte zu Tanzabenden, auf denen sich Paare ebenso standardmäßig zu französischen Bourrées drehen wie zur polnischen Mazurka, zum Walzer und zum polkaähnlichen Schottisch. Ein Tanz, der früher sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, Österreich und in Schweden Tradition hatte. Oder wo man in großen Gruppen Hand in Hand miteinander fröhlicher Kreis tanzt oder Chapeloise. Die 6 elementaren Haupttänze des Balfolks sind vom Grundschritt her ziemlich einfach. Das ist bei Volkstänzen häufig so, denn sie waren ja ursprünglich dafür gedacht, dass alle dabei mitmachen. So können sich sämtliche Teilnehmer dazu bald ebenso schnell auf dem Parkett ausprobieren wie zu anderen Volkstänzen, denn auf Balfolk-Veranstaltungen wird auch oft der Rheinländer oder der Zwiefacher gespielt und getanzt, die Polka und das Menuett, sowie häufig auch die schwedische Polska und der bretonische Andro. Bei diesem Reihentanz schreiten bis zu 150 Menschen als lange Kette, sich an den Händen haltend, seitwärts in kleinen Schritten über das Parkett und drehen sich immer wieder schneckenförmig in und auseinander. Viele der alten Volkstänze kann man im Prinzip ohne jegliche Vorkenntnisse direkt mittanzen. Trotzdem werden vor allen Bällen in der Regel auch Workshops angeboten. Während man in den einen die gängigsten Tänze lernen oder auch noch einmal wiederholen kann, werden in anderen außergewöhnlichere Tänze geprobt. Die spezieller ausgerichteten Tanzkurse finden oft schon am Vortag des Balfolk statt. Die Anfängerkurse dagegen tendenziell eher unmittelbar vor der Veranstaltung. Sie werden natürlich besonders dankbar von Neulingen der Szene genutzt, zu denen auch die 23-jährige Amelie Diekhoff zählt. Die Geschichts- und Anglistikstudentin aus Bochum besuchte im vergangenen Herbst das Bochumer Balfolk-Event Tanz und Folk. Das ist mein erstes Mal beim Balfolk und ich habe den Flyer in der Cafete gefunden und da hat ein Freund von mir gesagt, oh, da würde ich ganz gerne hingehen, aber ich kann leider nicht und da hat mir das voll gut verkauft und deswegen bin ich jetzt hier. Ich bin mit ein paar Freunden hierher gekommen und wir sind ins kalte Wasser gesprungen, aber es gab vorher so eine Stunde Vorbereitung, das stand auch auf den Flyern drauf und dann dachte ich mir, das reicht und es geht auch ganz gut. Aber den nächsten Workshop mache ich dann. Auch die Sommerbordunale, das ist ein viertägiges Musikfestival rund um sogenannte Bordun-Instrumente wie Dudelsack und Drehleier, bietet jedes Jahr im Mai in der kleinen Ortschaft Röhrt-Scharphüsen bei Krefeld tagsüber Balfolk-Workshops an. Zur klassischen Zeit von 8 Uhr abends bis 2 Uhr morgens steigt dann allabendlich der eigentliche Ball. Noch vor einigen Jahren waren die Besucher hier überwiegend über 50 Jahre alt. Mittlerweile aber verjüngt sich das Publikum. Zu sehen unter anderem an den Schwestern Marianne und Andrea Mielke aus Merzenich. Die zwei jungen Frauen tanzen und musizieren schon seit 10 Jahren auf Mittelaltermärkten, sind inzwischen aber auch begeisterte Besucherinnen der Sommerbordunale. Ich habe heute Morgen 2 Tanzworkshops besucht. Überleben auf dem Balfolk, das war für mich nichts Neues. Das kannte ich alles schon, aber es macht einfach Spaß. Das Bretonische, das war für mich ganz neu. Also sich darauf einzustellen und die Schrittfolgen dann kennenzulernen und dann schnell genug passend auf die Musik, das ist dann schon ein bisschen tricky. Ja, und heute Abend ist dann wieder bei. Da bin ich auf jeden Fall auch wieder dabei. Ja, gerne. Das finde ich auch mal sehr, sehr schön. Also Balfog ist schon von der Live-Musik her immer wieder ein Erlebnis. Da sind ja unterschiedliche Musikgruppen dann am Abend dabei. Und das macht einfach Riesenspaß, allein schon zuzuhören. Ne? Da sind schon tolle Leute am Start. Und das ist so eine Interaktion zwischen den Tänzern und den Musikern und auch Zuhörern. Und das ist schon ganz schön. Wichtig am Konzept des Balfog ist, dass die Tanzmusik im Tanzsaal oder Tanzzelt nie aus der Konserve kommt, sondern immer live gespielt wird. Die Musiker vor Ort tragen viel zur zauberhaften Stimmung bei, die jedem Ball innewohnt. Gleichzeitig zum Tanz erlebt man auch ein Konzert. So hat man nicht nur die Möglichkeit, anderen zuzuschauen, wie sie tanzen, sondern auch zu beobachten, wie die Musiker auf der Bühne verschiedene traditionelle Instrumente spielen, deren Herkunft teilweise bis aufs Mittelalter zurückgeht. Bis zu 3 Folkformationen treten an einem Abend auf einer Balfolk-Veranstaltung auf. Typische Instrumente sind außer Dudelsack und Drehleier auch das chromatische und diatonische Akkordeon, Violine, Kontrabass sowie die schwedische Schlüsselfiedel Nyckelharpa. Manchmal kommen außerdem Harfe, Gitarre, Klarinette oder Flöte zum Einsatz. Tanzmusik steht bei vielen professionellen Musikern nicht besonders hoch im Kurs. Tanzmucke, die man mal machen kann, um Geld zu verdienen. Musik, die zu einfach ist, um wertvoll zu sein. So sehen sie es. Balfolkmusiker dagegen spielen ihr historisches Repertoire, das sie zum Teil selbst aufwendig in Archiven recherchiert haben, mit leidenschaftlicher Liebe, hoch motiviert und aus voller Überzeugung zur Sache. Selbst dann, wenn es nur wenig Geld dafür gibt. Der Balfolk-Szene geht es um die Erhaltung und die Wiederbelebung einer guten alten Tradition, die der Allgemeinheit leider immer stärker aus dem Bewusstsein geraten ist. Handgemacht, nicht digital, wirkt diese Musik einfach erfrischend. Eine Gruppe, die vor 2 Jahren sowohl bei der Sommerbordonale in Scharbhüsen zum Tanz aufgespielt hat, als auch demnächst zum Bochumer Balfolk-Event auftreten wird, ist das Narragonia Quartett aus Belgien. Ihr Gitarrist und Mandolaspieler Martin de Kombel ist heute 34 Jahre alt und erklärt, wie er schon als 16-Jähriger dazu kam, Folkmusik zu spielen, nachdem er die alte Musik zunächst auf CD gehört hatte. Du hörst die Musik und verliebst dich in sie. Dann siehst du, wie sie lebendig wird. Es ist eine sehr wichtige Sache, dass man erlebt, wie diese Musik live gespielt wird und welche Freude sie dabei den Leuten vermittelt. Es tritt so eine Energie hervor und man denkt dann nur, oh, ich will auch auf der Bühne stehen und diese Freude teilen. Um die Freude und Glücksgefühle zu erleben, die ein Balfolk auslöst, fahren Liebhaber der Szene oft weite Strecken zu einer Veranstaltung. Selbst mehrere hundert Kilometer quer durch Deutschland von Nord nach Süd bis hin ins nahegelegene Ausland. Übernachtet wird bei Freunden, in Jugendherbergen, in Wohnmobilen oder auch im Zelt, wenn es möglich ist. Die Balfolk-Szene ist alternativ unterwegs und da große Veranstaltungen nur alle paar Wochen oder sogar Monate an weit verstreuten Orten stattfinden, ist man entsprechend mobil. Wie Fabian Staben aus Köln. Die Szene ist ziemlich klein, das heißt, wenn man das einmal macht, dann kennt man sehr schnell alle in der Region, die das auch machen und sogar in den Nachbarländern hier. Also ich bin mit meiner Freundin zusammen sehr oft so in Belgien unterwegs, in Frankreich, in Holland. Eigentlich fast weniger in Deutschland selbst, weil hier eben das Durchschnittsalter deutlich höher ist. Balfolk ist in den Benelux-Ländern, wo die Veranstaltung Boumbal heißt, und in Frankreich, wo sie unter dem Begriff Baltrat oder Festnoss läuft, schon seit etwa 15 Jahren auch bei vielen jungen Leuten sehr beliebt. Fabian Staben ist vom Volkstanz begeistert, seitdem ihn vor 5 Jahren seine Cousine auf einen Tanzabend in Gent mitnahm. Nun versucht er, auch in Deutschland mehr junge Leute für die Szene zu gewinnen. Aus diesem Grund organisiert er zusammen mit seiner Freundin Sarah seit Anfang vorigen Jahres einmal pro Monat einen Balfolk in Köln, wenn auch bisher nur in Form einer kleinen Privatveranstaltung. Fabian Staben beklagt ein bisschen, dass er auf diese Weise längst nicht so viele Gleichaltrige erreicht, wie er gerne möchte und wie es im größeren Rahmen möglich wäre. Das liegt auch daran, dass es keine formelle Organisation gibt. Das ist im Folk ein verbreitetes Phänomen, dass es kaum institutionalisierte Strukturen gibt. Oft sind es einfach Einzelpersonen, die halt so Sachen vorantreiben. Und das bringt natürlich Einschränkungen mit sich. Das ist für uns gerade ein großes Thema. Wir würden gerne aus dieser Grauzone irgendwie rauskommen und das Ganze auch offizieller machen, dass man dann auch Werbung, Öffentlichkeitsarbeit machen kann an Unis zum Beispiel. Flyer auslegen kann oder wir haben jetzt angefangen über Facebook darauf hinzuweisen, aber da kann man nicht einfach sagen, ich komme, sondern da muss man wiederum sich von uns einladen lassen. Die Mazurka. Es ist ein sehr romantischer Tanz. Also es ist ein langsamer Tanz, wenn man möchte, mit sehr viel Körperspannung und man kann ganz, ganz viel spielen. Es ist wirklich ein schöner, entspannter, fast schon erotischer Tanz, je nachdem, wie man es tanzt. Aber es ist schön. Ich mag auch die Melodien und den Rhythmus. Ich habe dafür Jahre gebraucht. Also der Schritt ist unglaublich einfach, aber das Gefühl dafür zu kriegen, ist unglaublich kompliziert. Auch Lena Thalheim liebt die Tänze des Balfolk so sehr, dass sie zusammen mit einer Kommilitonin in Bochum, wo sie studiert, eine Balfolk-Reihe im Studentenwohnheim Hardenberghaus ins Leben gerufen hat. Im zweiten Jahr der Veranstaltungsreihe Nun, die immer mehr Studierende anzieht, gibt es inzwischen zu 3 verschiedenen Terminen Volkstanzbälle. Als offiziellen Veranstalter konnte Lena Thalheim Boskop gewinnen, die Kulturabteilung des Studentenwerks in Bochum. Und die Folk-Initiative Folk-Freunde. Mit deren Unterstützung kann sie auch weiterhin ihrer Leidenschaft für Volkstänze nachkommen, die sie pflegt, seitdem sie mit 18 Jahren ihren ersten Balfolk mitgemacht hat. Ich komme gebürtig aus Sachsen und da ist die Szene größer, anders. Ich bin dann irgendwie durch Freunde einfach reingewachsen und habe dann in Dresden und Leipzig sehr, sehr, sehr, sehr viele Veranstaltungen besucht. Und das ist halt so ein Typ Tanz. Wenn es einem beim ersten Mal gefällt, bleibt man dabei. Also es ist vielleicht nicht gerade eine Sucht, aber es ist ein sehr, sehr angenehmes Klima. Man fühlt sich furchtbar wohl, wenn einem die Musik gefällt. Und ich bin einfach dabei geblieben. Allen Beteiligten ist die Freude am Balfolk anzusehen, wie sie Spaß haben am Tanzen und an der Musik. Dabei ist Balfolk eine Veranstaltung für Leute jeden Alters. Wenn hier junge Männer Ende 20 mit Damen tanzen, die ihre Großmütter sein könnten, ist das nichts Ungewöhnliches. Das finde ich unglaublich komisch. Also nicht negativ komisch, ich finde das sehr unterhaltsam, dass hier so Generationen aufeinandertreffen. Aber es ist auch mal schön. Also sonst sind ja auch viele jüngere Leute auf Partys und hier hat man mal so eine ältere Generation und man kommt trotzdem ins Gespräch. Das ist sehr schön zu erleben. So beschreibt es Caro Jacobs aus Wipperfürth. Außerdem gefällt ihr, dass man bei Volkstanzveranstaltungen keinen festen Tanzpartner mitzubringen braucht, um den ganzen Abend am Ball teilnehmen zu können. Anders als bei Bällen, auf denen Standard und Latein getanzt wird. Da bei mehreren Volkstänzen alle paar Takte sowieso ein Partnerwechsel erfolgt, dreht man sich ständig mit neuen Personen. Auf diese Weise lernt man im Verlauf eines Tanzabends auch beinahe alle anderen Ballfolk-Teilnehmer kennen oder kommt ihnen zumindest so nah, dass unter den Tanzenden pro Veranstaltung maximal 300 Personen geradezu eine familiäre Atmosphäre entsteht. In Zeiten der tendenziell eher anonymer werdenden Gesellschaft eine Eigenschaft, die nicht nur Fabian Staben am Balfolk sehr schätzt. Es gibt einfach in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so viele Momente eigentlich, wo man mit anderen Menschen, die man nicht unbedingt vorher kennt, wirklich ja auch Berührungskontakt hat, ohne dass es irgendwie anzüglich ist oder so. Hier bei den Gruppentänzen tanzt man 10, 20 Sekunden immer mit unterschiedlichen Leuten, die man vorher noch nie gesehen hat. Und das finde ich was total Schönes. Es wird keiner ausgeschlossen. Es geht nicht darum, was man anhat oder wie man aussieht oder was man irgendwie kann oder nicht kann, sondern es ist was offen ist für alle, die auch zum ersten Mal dazustoßen. Die können am ersten Abend schon mitmachen, sich einfach reinstürzen, wenn man sich's traut. Die befreundeten Studentinnen Lena Strehl und Amelie Diekhoff sind für ihren Mut belohnt worden, zu einem der Bälle zu gehen, die ein bisschen wie eine Zeitreise sind. Also am Anfang waren wir ja eine Stunde die Neulinge und dachten so, na, wer bist du denn? Fass ich dich jetzt an die Hand? Okay, muss ich wohl. Aber dann kamen ja die, die daran gewöhnt sind und die das auch kennen, dass man irgendwie den Partner wechselt, und die kannten sich dann untereinander und meinten so, ja komm, und jetzt wir beide und zack und hopp und dann läuft das. Also da hatte man dann am Ende gar keine Berührungsängste mehr. Ich finde das interessant, wie das vielleicht auch ein bisschen das Mittelalter ja widerspiegelt. Also ich kann mir schon vorstellen, beziehungsweise ich weiß es auch aus meinem Studium, dass damals die Leute schon ein bisschen enger aufeinander auch gelebt haben und vielleicht eben auch getanzt haben. Klar, für uns ist es erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber wenn man sich dann eingefunden hat, glaube ich, wird es umso lustiger. Also ich habe sehr viele Leute lachen gesehen. Manch einer, der zum ersten Mal einen Ballfolk erlebt, mag eingangs vielleicht etwas staunen über die Ballgesellschaft, die mitunter beim Tanzen laut mit den Füßen aufstampft oder in die Hände klatscht und in der die Männer in Jeans oder Korthosen um ihre Tanzpartnerinnen herumwandeln, die Röcke und Kleider drehen und fliegen lassen. Doch selbst anfängliche Skeptiker erkennen nach und nach, dass beim Ballfolk weniger Freaks sind als vielmehr lauter richtig nette Menschen, die weniger Alkohol trinken, um dafür umso größeren Spaß am geselligen und musikalischen Miteinander zu haben. Kontrabassist Johannes Rollenbeck, der im Duo mit seiner Frau Richmuth an der Geige bei Volkstanzabenden aufspielt und auch die Initiative Folkfreunde mitbetreibt, begrüßt, dass er bei Folk endlich auch vom Nachwuchs wieder entdeckt wird. Ich bin schon seit fast 30 Jahren bei dieser Musik und hatte lange Jahre das Gefühl, dass wir alle gemeinsam alt werden in dieser Folkszene. Das ist glücklicherweise anders geworden. Jetzt bin ich natürlich älter und sehe viele, viel Jüngere als mich. Das freut mich unheimlich. Und ich denke vor allen Dingen, dass es auch jetzt viele junge Leute gibt, die diese Musik machen. Das zieht auch junges Publikum dazu, die dann eben auch erleben, dass es so Spaß macht. Und dass es eben auch Spaß macht, altersübergreifend was gemeinsam zu machen, gemeinsam zu tanzen. Natürlich tanzen junge Männer und junge Frauen lieber in ihrem Alter miteinander, aber man kann sich gemeinsam trotzdem auf der gleichen Veranstaltung freuen und da Spaß haben, und das ist super. Zu den jungen Ballfolk-Musikern gehört unter anderem der 29-jährige Matthias Branschke aus Berlin. Er spielt Dudelsack, seitdem er das Instrument als 12-Jähriger auf einem Mittelaltermarkt gesehen hat. Für ihn ist Ballfolk seit Jahren ein Stück Normalität seines Lebens. Klar, anfangs war das Interesse für traditionelle Musik, für alte Musik da, aber ich fahre jetzt auch nicht auf solche Veranstaltungen irgendwie mit dem großen Pappschild Traditionspflege. Für mich ist das eben auch eine Alternative zu Disco. Ich gehe nicht mehr gerne in Disco, ich tanze aber gerne und kann mir mittlerweile auch nicht mehr vorstellen, zu Musik vom Band zu tanzen. Also für mich ist einfach der Luxus zu Live-Musik tanzen Alltag geworden. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.